Ohne dich kann ich gar nichts tun, Vater, denn ohne dich fehlt mir die Kraft. In deinen Armen möchte ich ruhen, Vater, da nur in dir ich alles hab. Ja, ohne dich fühl ich mich hilflos, Vater, da du die Stärke für mich bist. In dir für immer will ich bleiben, Vater, du bist für mich die Zuversicht. Du gibst mir Halt in allen Nöten, Vater, die Rettung bist du in Gefahr. Du gibst in Trauer mir die Freude, Vater, gibst Liebe, wo der Hass einst war. Ja, ohne dich fühl ich mich hilflos, Vater, da du die Stärke für mich bist. In dir für immer will ich bleiben, Vater, du bist für mich die Zuversicht.